mir das kommet ein, wenn mir das kommet ein, dass ich nicht recht vor Gott, nicht recht vor Gott gewandelt und täglich wieder in mich sandelt, so quält mich Zitternfurcht und Pein. Ich weiß, dass mir das Herz breche, wenn mir dein Wort nicht Trost verspreche. Ich weiß, dass mir das Herz breche, wenn mir dein Wort nicht Trost, nicht Trost verspreche. Dass mir das Herz breche, wenn mir dein Wort nicht Trost verspreche. Ich weiß, dass mir das Herz breche, wenn mir dein Wort nicht Trost verspreche. Ein Wort nicht Trost, wenn mir ein Wort nicht Trost verspricht.